Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel Podcast. Ich bin der Stefan. Ich bin der Jürgen. Ich bin der Doc. Und du bist der Doc. Ja, das ist super. Und heute reden wir über den beliebtesten Marvel-Film von allen. Und zwar Iron Man 2. Yay. Yeah. Wie lange ist es her, dass ihr den gesehen habt? Bei mir ungefähr 3 Wochen, bei Jürgen vermutlich auch. Drei Minuten. Du hast es echt aufgeschoben bis zur letzten Sekunde, Alter. Ja. Ich habe ausgerechnet, Gott, wann muss ich ihn gucken, damit ich gerade es noch vor dem Podcast schaffe. Wieso hast du ihn so weit aufgeschoben? Weil ich habe den schon so oft gesehen und konnte mich an nichts mehr erinnern. Ihr erinnert euch, als ich euch erzählt habe, woran erinnere ich mich in Iron Man 2, den ich als 2 abstempel, und dann sagtet ihr, Doc, das ist der dritte. Das ist der dritte, ja, richtig. Dann habe ich ernsthaft überlegt, was war der zweite? Und das Einzige, was ich weiß, ist, es ist nicht mein Vogel. Jetzt weiß ich noch etwas mehr. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Ja. Das ist großartig. Ja, er ist auch relativ vergessenswert. Es passiert irgendwie einiges, aber auch irgendwie nichts in diesen Filmen. Es passiert super viel, nur nichts davon wird als Plot aufgebaut oder spannend verkauft. Es passiert nichts einfach davon, eins nach dem anderen. Nichts davon wird auch nur irgendwie ansatzweise fast weiterverarbeitet. Vielleicht noch, dass wir einen neuen Rhodey haben, gespielt von Don Cheadle. Diesmal, und dass der dann jetzt der War Machine wird. Das ist das Einzige, was sie, glaube ich, noch übernommen haben. Der Rest ist so, ja, Tony hat einen Death Wish, weil er krank ist und weil er glaubt, er stirbt, weil der Reaktor ist, glaube ich, der ihn krank macht. Ne? Palladium-Vergiftung. Es ist der Palladium-Vergiftung, weil diese Palladium-Kerne immer wieder schmelzen. Richtig. Und dreht er halt durch im Prinzip und zeigt ein bisschen mehr von seinem Comic-Alkoholismus, was ich ganz gut fand eigentlich. Würdest du auch, wenn du nur noch eine begrenzte Zeit an Leben hast und dir jemand sagt, übrigens, an Vergiftung stirbt man grausam. Ja, richtig. Und fantastische russische Akzent. Ja. Dieser grauenhafte russische Akzent, muss ich auf Englisch hören. Wuch. Und dann taucht ein neuer Bösewicht auf namens Anton Vanko. Anton Vanko, richtig. Der anscheinend ist es ziemlich einfach, einen Arc-Reaktor zu bauen, wenn man die Pläne dafür hat. Man braucht nur die Blaupause und ein bisschen Schrott. Selbst wenn man unvollständige Pläne hat. Aber du weißt ja, Tony Stark built this shit in a cave. Nothing but scrap. Und dann haben wir Tony Stark. Deswegen stirbt man auch an Palladium-Vergiftung. Stimmt, ja. Und jetzt sag mir nicht, du hast nicht in deiner Garage Palladium rumliegen. Jeder hat das hier rumliegen, ich bitte dich. Das kann man in jeder Apotheke kaufen. Also Anton Vanko ist der Vater gewesen von ihm. Wie hieß der? Von Mickey Rourke, der Schauspieler. Übrigens unglaublich hässlich, der Kerl. Aber das liegt, ja, seine Prime ist aber auch vorbei. Das Berühmteste, was er gemacht hat, glaube ich, war der Wrestler. Ja, es war sein großes Comeback, nachdem er sich da kaputt gebotoxt hatte. Ja, ja. Habe ich aber auch nie gesehen, der Wrestler. Ja, muss man generell so Wrestling-Fan sein, damit einen der Film ein bisschen Spaß macht. Ja. Eigentlich sollte der Gegner aus dem letzten Teil wieder zurückkommen. Obadiah? Jebediah oder Obadiah. Obadiah sollte wieder Obadiah Stane. Ja, er hätte eigentlich wiederkommen sollen und Ironmonger werden sollen. Das haben sie dann gestrichen und haben dann halt den Typen mit seinen Peitschen gemacht. Whiplash. Und sein Vogel. Sam Rockwell ist dabei. Der ist diesmal im Prinzip Tony Stark, den man bei Wish bestellt. Du siehst es dem so an, der Figur auch. Derselbe Anzug, dieselbe Sonnenbrille, dieselbe Reporterin, die er knallen will. Ja, aber nur halt nicht so erfolgreich. Tony hat nicht so viel Bräunungscreme genommen. Ja, und er ist halt auch nicht, Tony ist halt auch ein sarkastischer Wichser und der versucht witzig zu sein, aber ist es aber nicht, weil er es nicht ist, ist es einfach nicht. Er ist eigentlich das genaue Gegenteil von Tony. Er ist kompletter Anti-Tony, aber sehr gut gespielt von Sam Rockwell, ja, finde ich. Richtiges Arschloch, das kann er. Ja, man mag ihn einfach nicht direkt, wenn man ihn sieht. Das ist so. Allein schon durch die Schleimscheißerei. Ja. Ja. Dann haben wir das erste Mal dabei Scarlett Johansson als Black Widow. War eigentlich ein ziemlich cooler Auftritt von ihr. Eigentlich beachtest du nicht, eigentlich siehst du nur, ja, hübsche Sekretärin halt. Wenn du es nicht weißt. Ne? Ja, Brüste. Wenn du es nicht weißt, denkst du wahrscheinlich das Gleiche, das Tony auch ausgesprochen hat. Ich will auch so eine. Haben. Ja, ich will auch so eine. Das ist eine der besten Szenen, ja. Wurde zum ersten Mal Auftritt von ihr 1964 als Iron Man Antagonist. Stan Lee hat sie immer erfunden und die war eine sehr lange Zeit lang Partner von Daredevil. Was ist so Daredevil und Black Widow so? Die hauen auf die Nuss. Weirdes Mashup. Dennoch ein sehr gutes erster Auftritt von ihr. Auch sehr überraschend, dass sie dann anscheinend ist das ihre Work-Uniform. Die läuft nie in normalen Klamotten rum, sondern immer in diesem hautengen Lederanzug. Wobei das auch gut war, als sie mit Happy durch die Gegend gefahren ist. Als sie sich umgezogen hat. Augen auf die Straße. Ja. Als könnte irgendwer normal auf die Straße gucken, wenn da hinter dir ein Striptease passiert. Na, wenn da hinter dir Scarlett Johansson sitzt, das geht überhaupt nicht. Sehr schwierig. Ja, für Emily Blunt war eigentlich für Black Widow vorgesehen. Die konnte dann nicht oder hatte keinen Bock. Und dann haben sie halt die gute ScarJo genommen und seitdem ist die halt da. Finde ich super. Ja, dann halt die unglaublich bescheuerte Szene mit diesem dämlichen Vogel. Für Leute, die ihn vielleicht lange nicht mehr gesehen haben oder so, ist das so, dieser Wankoff hat einen Vogel. Und aus irgendeinem Grund halten die an diesem Joke fest, dass er wird halt nach Amerika geholt, von seinem Rockwell aus dem Gefängnis geholt, weil er hat vorher Tony angegriffen. Er fliegt nach Amerika. Er fliegt nicht nach Amerika. Wo hat dieses Rennen stattgefunden? Marokko, glaube ich. Marokko war das. Monaco, also oder nicht? Er fliegt nach Monaco ja, und wird dann von Hammer ja nach Amerika. Ja, er wurde ja inhaftiert, nachdem er ja Tony angegriffen hat und dann hat Hammer ihm geholfen zu fliehen. Richtig. Und dann ist er halt rausgekommen und dann besprechen die ihren Plan. Denkst du, hey, voll gut, nice, das ist unser Bösewicht-Plan. Wir machen Drohnen oder er baut Sachen für mich und wir freuen uns alle, dass er das macht. Und dann stellt er sich da hin und sagt, ja, ich will meinen Vogel. Ja, was für ein Vogel? Ja, ich habe einen Vogel. Und er so, ein Vogel? Also, hä? Ist das Ihr Vogel? Ich besorge Ihnen 100 Vögel. Ich will meinen Vogel. Ich will meinen Vogel. Aber in dieser Szene wusstest du auch schon, wer der wirkliche Bösewicht ist und wer bald verarscht wird und wieder als Loser dasteht. Ja, richtig. Aber du hast ja dann auch gesehen, die halten eine Szene, denkst du, ja, okay, gut, sie besorgt ihn halt seinen Vogel. Und dann taucht er auf mit seinem Butler oder was immer das ist, ne? Läuft an ihm vorbei und sagst so, hier, ein Vogel. Das ist nicht mein Vogel. Doch, das ist ihr Vogel. Ich habe extra aus Russland geholt. Für die Szene wurden ca. 10 Minuten bis 15 Minuten Zelluloid verschwendet und locker 1,5 Millionen Dollar Steuergeld. Hey, aber es ist die Szene, die hängen bleibt. Ja, weil es so unglaublich dumm ist. Und die zweite, die hängen bleibt, ist, dass er diesen Vogel wirklich liebt. Ja. Irgendwann, ne, ich mag den Vogel. Das ist meine Fresse. Okay. Super duper. Jetzt vertragen sie sich ja doch mit dem falschen Vogel. Fucking Elon Musk. Ja, stimmt. Elon Musk ist auch da. Ich habe da eine Idee. Ja, dann setzen wir es um. Da setzen wir es um. Mittlerweile ist ein absoluter Wichser. Fucking Elon Musk. Ich habe so, ach stimmt, der ist ja da auch aufgetaucht. Oh, den kannte ja da keiner von uns noch so richtig. Bevor er halt seine Rakete, glaube ich, gezündet hatte. Ja, da war eigentlich nur noch ein Nerd, der halt ein paar Ideen hatte, der PayPal gerade erfunden hat, glaube ich. Ja, genau, richtig. Was habe ich geschrieben? Hello, yes, I am Dottel Mechanic, habe Vogel dabei. Okay. Ist ein weißer Kakadu übrigens, falls sich keiner mehr erinnert. Richtig. Langsam laufen ist auch normal für Bösewichte. Ja. Daneben ziehen auch. Daneben ziehen auch auf jeden Fall. Vor allem mit seinen Peitschen, wo ich finde es sogar, wo er gesagt hat, danke, dass du gesagt hast, für mehr Umdrehung, mehr Power. Für mehr Umdrehung ist gesorgt. Mehr Power ist gesorgt, kein Problem. Woher hat er die Nummer von dem Kerl? Egal, ist wurscht. Er ist ein Ultra-Hacker, er hat sich auch bei Hammer Industries eingehackt. Ja, stimmt. Ja, ich wette, Hammers Passwort ist Passwort. Besorgt ihm doppelt verschlüsseltes Sicherheitspasswort. Okay, hat sich erledigt. Ich werde das sogar softer is shit. Ja, der Film ist eine Meme-Maschine, mehr nicht. Ich fand das so gut. Softer is shit. Fand ich gut, bro. Es ist halt. Er ist schon eine Meme-Maschine. Er hat so einen Haufen Memes. So, ja, auch die Szene, wo die den Anzug, den Rhodey mitgebracht hat, dann aufrüsten, wo er die ganzen Waffen aufzählt. Und dann, welche wollen sie haben? Ja, alle. Oh, okay. Ja, alle. Renn damit. Die Ex. Ich fand die Szene vorher aber tatsächlich noch besser, als er dann gesagt hat, kommt, gebt mir irgendeine Reaktion, sie sind wie eine Sphinx. Ja, ja, oh Gott. Weil die Army-Typen halt dastehen und total unbeeindruckt sind. Ja, als ob die noch nie Waffen gesehen hätten. Also, vor allem, was für Schrottwaffen der da hat. Das ist alles Standardzeug. Ja, ja, das sind der die Waffen von Stark Industries gewohnt eigentlich. Der hat nichts Besonderes, der hat nur Sachen mit Kugeln. Super. Ja, was ist, wenn ich was habe, gegen was keine Kugeln wirken? Vor ein paar Wochen haben sie irgendwelche Laserpeitschen gesehen und er kommt mit einem Granatwerfer. Stimmt allerdings. Und ja. Der Ex-Frau. Die den Bunker unter dem Bunker zerstört. Die am Ende furzt, wenn sie im Wasser landet. Ja, den Gag halte ich nach wie vor für so unnötig. Ich auch, komplett. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir zumindest gewünscht, dass die Ex-Frau wenigstens irgendwas kann. Um zu begründen, warum dieser Typ so reich geworden ist. Ja, der kann das Ding ja, keine Ahnung, nach oben ablenken und dann gibt es in der Luft eine Riesenexplosion. Ho, wenn die getroffen hätte, mein lieber Scholli. Ja. Irgendwie sowas. Nein, aber nein, da muss nochmal ein Hammer Industries Furzgag rein. Ja. Er ist halt wirklich Tony Hawk Wish-Version. Komplett. Ja. Das ist so, wenn du was Billigeres haben möchtest als Tony Hawk. Was? Wieso? Tony Hawk. Dann nimmst du Bam Margera. Sehr richtig. Mir gerade selber aufgefallen. What the fuck? Nein, er ist halt die billige Wish-Version von Tony. Und wenn du halt sagst, ja, ich brauche was Billigeres, aber es muss funktionieren, gehen wir halt zu Hammer. Nee, dann gehen wir nicht zu Hammer. Anscheinend schon, weil es gibt ja anscheinend keinen zweiten Waffenlieferer. Zu Hammer gehst du nur, wenn du willst, dass es billig ist. Ich glaube, der hat auch in 20% der Fällen erwünscht. Der hat aber auch dann mehr an Waffen gemacht, weil Tony gesagt hat, hier bestellen das Waffengeschäft ein. Ich glaube, Hammer hat sich riesig gefreut. Endlich kann ich meinen Shit verkaufen. Das könnte der Grund sein, warum er auf einmal zu Geld gekommen ist. Das könnte ja, der Grund sein. Aber trotzdem gibt es nicht irgendeinen weiteren Waffenlieferanten, der funktionsfähigen Shit herstellt. Ja, vielleicht. Anscheinend nicht. Vielleicht ist Smith & Wesson gerade im Urlaub, wer weiß das schon. Wurden ausgekauft von Tony vermutlich. Ja, das genau. Kann auch sein. Richtig. Stanley Cameo, diesmal als Larry King. Auch sehr nice gewesen. Fand ich auch sehr nice, ja. Mini Spider-Man. Ah der ja, kleine, stimmt. Der, das ist ja bestätigt worden, der Kleine, der da so den Arm hochhält und auf den Dings zielt, auf den Roboter. Und dann das ist Peter Parker, ja. Ja. Das ist Peter Parker. Das ist bestätigt. Wusstest du das, Markus? Ja. Weiß nur nicht, ob ich es als nötig empfinde. Es ist ein netter Gag. Sagen wir es mal so. Es ist ein gut gemachter Redcon, sagen wir es so. Ja. Sagen wir es so richtig, ja. Es ist einfach ein gut gemachter Redcon. Den sie dann auch wieder völlig verworfen haben, aber egal. Und ja, er ist nicht der beste Teil tatsächlich. Was ist eigentlich euer Fazit zu dem Film? Ganz ehrlich. Also bei meinem Fazit ist so. Meines Erachtens nicht so gut wie Teil 1. Für mich eine sehr lange Zeit der schlechteste Marvel, der aber auch für viele andere Leute der schlechteste Marvel war. Der hätte fast das große Vorhaben von Kevin Feige ruiniert. weil er halt so beschissen war, wie lange Tony gebraucht hat, diesen scheiß Anzug anzuziehen mit diesem Koffer. Wäre der Typ mit seinen Peitschen da fünfmal zuhauen, egal was soll's. Ist euch aufgefallen, dass Tony Stark mit seinem Cabriolet in was weiß ich für einer Geschwindigkeit zu sich nach Hause mit diesen uralten Bauplatten fährt und zu Hause den Staub abpustet? Das ist mir nicht aufgefallen. Der baut es zu Hause wieder auf und dann kommt dieser klassische Puster und so eine kleine Staubwolke. Der ist gerade über Land gefahren. Wo kommt der Staub her? Pollen. Die Frage ist, wenn er in einer großen Stadt arbeitet, ne? Du hast gesehen, der arbeitet in der Stadt. Warum muss er über den Canyon fahren, um in sein Büro zu kommen? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Weil sein Haus irgendwo an der Klippe ist. Ah, okay, stimmt. Ja, da war ja was. Das fand ich super mit den Erdbeeren. Das Einzige, weißt du, gegen was ich allergisch bin? Hey, ich wusste, es gibt eine Verbindung mit dir und Erdbeeren. Richtig. Das Einzige auf diesem Scheißplaneten, was ich allergisch bin, sind Erdbeeren. Wie traurig. Dann hat er es selber gegessen. Eine. Richtig. Eine. Den Rest ja, wir wollen ja nicht zu viel Fruchtzucker aufnehmen, ne? Richtig. Muss ja auf die Linie achten. Er ist ja Iron Man, nicht vergessen. Der Anzug ist maßgeschneidert. Richtig. Boah, wie macht er das, wenn der zu und abnimmt? Er darf sich das selber an? Egal. Dafür hat der Jarvis, der einen Diätplan macht. Vermutlich, ja. Dass er immer dasselbe Gewicht hält. Tony, also du hast ein Kilo zugenommen. Wir müssen die Rüstung wieder ausbeulen. Darf ich anmerken, Sir, dass sie wieder zugelegt haben? Nein, wir müssen das Paul Bettany-mäßig machen. So, you can't wait. Can I go home now? Thanks God damn it. Nein, der Deutsche ist besser. Der Deutsche ist super besser. Darf ich anmerken, dass es mir gefällt, sie mal angezogen in einem Video zu sehen? Ich habe erfolgreich den Weltfrieden privatisiert. Der war gut, ja. Dieser Typ, der da vor diesem Kongress sitzt, das ist wieder typisch Amerika, ne? Irgendwer hat eine Waffe, ne, die sie haben wollen und sagen so, die gehört uns. Die gehört Amerika, ja. Die gehört Amerika. Nein, gehört sie nicht, die gehört mir, das ist Privateigentum. Nein, gehört sie nicht, die gehört uns. Ich und der Anzug sind eine Einheit. Wenn sie ihn sich holen, dann ist das Sklaverei oder Prostitution, abhängig vom Staat. Sehr gut fand ich dann, wo er gezeigt hat, schauen wir mal, was die anderen Länder zu machen hier. Das ist Nordkorea. Krack, krack, oh. Bumm. Ah. Ja. Oh, ist das Hammer Industries? Das ist Hammer Industries. Ich möchte betonen, der Pilot hat überlebt. Querschnittsgelähmt, aber er hat überlebt. Das ist so dieses typische, einer macht irgendwas und alle wollen es nachmachen, alle wollen es haben. Ja. Mhm. Weil sie glauben, sie sind damit urplötzlich unbesiegbar. Was kompletter Bullshit ist. Aber das ist sehr schön gespielt von diesen. Ursprünglich war das ein Komiker, der Kerl. Der mit diesem. Arschlochgesicht. der Kerl war ein Komiker eine sehr lange Zeit. Er ist vor kurzem erst gestorben. Aber es war so schön, wie er dran steht. Ficken Sie sich, Mr. Stark. Ficken Sie sich. Fuck you, Mr. Stark. Fuck you. Wo jemand am Ende eine Medaille gegeben hat, die sie richtig schön reindrückt, weil sie halt, das war so fies. Wie er vorher noch zu Dingsbums sagt, wie hieß der Colonel? Zu Rhodey. Gott, es fängt schon wieder an, aus meinem Hirn zu verschwinden, dieser Film. es ist 23 Minuten her. Rhodey. Zu Rhodey. Sie haben Rhodey den sagt, Anhänger dann, verdient. Ja. Sie haben ihn verdient. Sie haben ihn wirklich verdient. So, ah, müsst das sagen. Lächeln. Ihr Land ist stolz auf Sie. Sagte er mit seinem Botox-Gesicht, ohne eine Mini zu verziehen. Und da macht Robert Downey Jr. wieder seine komische Peace-Geste. Er macht das so ganz merkwürdig, so ganz anders als andere Leute das machen. Ja, schon irgendwie. Dann. Was ist noch? Ach ja, Szene nach dem Abspann. Welche war das? Thor's Hammer wurde gefunden. Ja. Ja, stimmt, Thor's Hammer wurde gefunden. Es muss doch jetzt dann mit Thor weitergehen. Coulson ist ja dann gegangen. Coulson musste dann gehen, genau. Ja, ich fand das so geil mit dem Shit. Wissen Sie, was das ist? Ja, das ist nicht Captain America Shit, weil dafür sieht es zu billig aus. Also, das ist das, was ich nachdem ich gesucht habe. Helfen Sie mir mal. Coulson ist eins meiner Highlights gewesen, als er zu Tony Stark ja gesagt hat, ich bin nur hier, um aufzupassen, dass sie hier bleiben. Und wenn sie verschwinden, dann werde ich sie tasern und während sie sabbernd auf dem Teppich liegen, die Nanny gucken. Die Super Nanny gucken. Ich die Super Nanny. Coulson ist großartig, der wertet jede Szene auf. Ich liebe den Kerl. Ich liebe den Kerl, das war so super. Stimmt, ja, die haben ja Thor's Hammer gefunden. Es ist ja Thor dran. Jo. Oh, ein besserer Film. Was sagt ihr jetzt zu den zu Iron Man 2? Na, das war schon einer der ersten Marvel-Filme, wo sie mit Gewalt zu lustig sein wollten. Ich meine, die ganze betrunkene Party-Szene war deutlich zu lang. Ja, die war sehr cringy, das stimmt. Wollt ihr wissen, wie man in den Anzug pinkelt? So. Ja. Lustig. Das wird der Wassermelone, die Sache, die ganzen Flaschen, die sie raufgeworfen. Hey, der Urin wird synthetisiert, den kann man danach trinken. Nein, Toni, das will keiner wissen. Sie will, dass ich an ihre Melonen gehe. Oh. Wobei der Fight zwischen ihm und Rhodey war schon gut, wobei tatsächlich er dafür gesorgt hat, dass Rhodey den scheiß Anzug kriegt. Der hat dann ja gebaut. Ja, an sich hat ja Rhodey einfach nur alle Zugangsberechtigungen bei ihm und deshalb konnte der den einfach nehmen, weil nicht jeder kann den nehmen. Ja, hat ja auch Natascha gesagt, laut Mr. Stark kann niemand so einfach bei ihm einbrechen und irgendwelche Anzüge sich an sich nehmen oder anziehen. Und nur wenn du die Klarheit dazu hast. Tony hat es doch auch freiwillig zugelassen. Der hätte wahrscheinlich auch jederzeit das Ding einfach abschalten können. Ja, hätte er auch, ja, aber er hat es halt einfach freiwillig zugelassen. Er hat ja die ganze Zeit, das ist so der einzige lichte Moment in diesem Film, als er zu Rhodey gesagt hat, ich weiß, was ich tue, auch wenn es nicht danach aussieht. Richtig, ja. Ja, weil er halt einfach dafür sicher gehen wollte, dass das alles abgesegnet ist, bevor er stirbt. Ja, weil er wusste, dass er drauf geht. Deswegen hat er ja auch ihn War Machine zum Helden gemacht. Und er die ganzen Gäste vergrault und angegriffen und whatever. Du willst den Helden spielen, ja? Du willst den Helden spielen? Hast du den Mumm dazu? Du willst War Machine sein? Du willst War Machine sein, hä? Du willst die Comicfigur sein, die ich kenne, hä? Auf Englisch heißt es, you want to be a war machine. Also du willst eine Kampfmaschine sein. Ja, bin ich aber irgendwie froh, dass sie es nicht übersetzt haben. Ja, auch irgendwie wahr, das stimmt allerdings. Du willst eine Kriegsmaschine sein, ja? Was ist mit dir, bevor du den Film vergisst, Markus? Ja, tatsächlich jetzt so reflektiert, er war ganz okay anschauenswert. Aneinanderreihung von Side-Stories, um ein bisschen in dem großen Ganzen zu schwelgen, ohne einen wirklich vernünftigen Plot durchgehend. Ich glaube auch, dass er ein paar Jährchen zu früh dran war, weil ich in der Generation von Leuten, die 2-3 Stunden auf dem Sofa liegen und auf 9-Gags oder so Memes gucken, ist es der perfekte Film. Du hast eine Aneinanderreihung an Memes. Ich finde super, dass er so alt ist, dass er 9-Gags sagt. 9-Gags kennt kein Schwein mehr heutzutage. Ja, das ist das, was ich noch kenne. Zu der Zeit, als der Film rauskam, ich verstehe. Memes bekomme ich nur noch von dir. Weil da weiß ich, dass es gute Memes sind. Ja, und ansonsten ist es ja eine Aneinanderreihung von kleinen, abgekapselten Stories. Pepper bekommt die Firma. Wir fügen irgendeinen Typen ein, der es einfach nicht drauf hat, eine Firma zu leiten, um so ein bisschen Running Gags einzubauen zwischen den Storylines. Dann haben wir den Vogeltyp, der Rache möchte. Und dann haben wir noch das US-amerikanische Militär, das unbedingt den Anzug will, versus sein Kumpel, der Nachfolger werden soll. Und wir haben noch das Element, was er dann erfindet. Ja, stimmt, das haben wir auch noch einen Part drin. Sein Vater vererbt ihm ein neues Element, das nur er mit der richtigen Technologie in 2 Sekunden erfindet. Er braucht fucking 10 Minuten, um auf der Party Gags zu machen. Schafft's aber in 2 Minuten, ein ganzes Element zu erfinden und seine Bude umzubauen. Na, du weißt ja nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Lange kann's aber nicht sein, weil er muss ja am selben Abend noch zur Expo. Stimmt. Weil ja der andere Typ von Hammer kommt ja an diesem Abend zu der Expo. Weil er war ja am Morgen noch bei Pepper im Büro und sie hat ihm gesagt, Tony kommt nicht. Und da hast du mitgekriegt, dass der Hammer-Industry-Typ ja seinen Auftritt hat. Stimmt. Das heißt, ja, aber es muss ja ein bisschen Zeit verstrichen sein, weil Vanko hat ja auch seine Drohnen gebaut. Das hat ja auch innerhalb von einem Tag. Die sind alle Power-Maschinen. Ja, Zeit in solchen Filmen ist meistens irrelevant. Darum sage ich ja, es sind kleine, abgekapselte Stories. Ich glaube, da hat jemand so ein Storyboard entwickelt und jeder hat eine Spalte bekommen. Du bist zuständig für den Pepper-Plot, du bist zuständig für den Vogel-Plot, du bist zuständig für den Wissenschaftskram und du bist zuständig für die Comedy. Und der Zeitstrahl, scheiß auf den Zeitstrahl, Multiversen, das passt schon. Wir haben ein Jahr Zeit, in der ja diese Stark Expo ist. Aber übrigens, die ersten 6 Monate skippen wir mal. Ja, das muss die langweiligste Con der Welt sein, wenn nur die beiden irgendwie was vorführen. Und ansonsten keiner. Ja, Wissenschaftskonventions sind ja generell nicht so spannend, wenn man nicht voll im Thema drin ist eigentlich. Ja, Fazit zum Film tatsächlich. Man kann ihn gucken und danach wieder getrost vergessen. Er trägt nämlich nichts wirklich zu dem gesamten Verse bei. Null. Außer das neue Element, dass Tony nicht stirbt. Das ist aber ein nettes Detail, dass du im ersten Teil schon gesehen hast, dass er diesen grünen, komischen Saft trinkt, um die Vergiftung zu bremsen. Ist mir auch aufgefallen beim Rewatch. Ja, stimmt, ja. Aber das ist so das einzige Erinnernswerte, was man vielleicht aus dem Film braucht. Von den Jokes her fand ich es tatsächlich... ein paar von denen waren echt gut, wie das am Ende mit Rhodey, sucht euch euer eigenes Dach, das fand ich klasse. Das ist mein Dach, sucht euch euer eigenes. Du meinst da, wo die Liebeserklärung kam? Ja, wo endlich der gottverdammte Kuss kam, der so oft angeteased wurde. Aber ganz ehrlich, dafür hätten sie sich wenigstens ein bisschen mehr Zeit zum Aufbauen gönnen können. Wie viel Zeit sie für den Vogel aufgewendet haben. Und dann kommt die Romantik, das kommt mir vor, als wäre jemand in den Raum am Ende reingeplatzt, als das ganze Storyboard schon stand und sie mit dem Dreh angefangen haben. Halt, wir haben noch gar keine Romantik-Szene. Dann sagt der Regisseur, kein Problem, ihr zwei küsst euch. Weil die Anteaserei vorher war ja eigentlich immer so verkauft, als er möchte ihr sagen, dass er vergiftet ist. Ja, ja. Richtig. Und deswegen will er ja eigentlich auch sagen, hey. Er hat ja schon gesagt, ich liebe dich. Dem Vollsuff auf der Party. Wie wär's mit heiraten? Wie war das noch bei dem Spider-Man-Film? Wie lange hat Happy diesen scheiß Ring in seiner Tasche? 8 Jahre oder so? Das war super. Das war eine fantastische Szene. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da hinkommen. Klasse Szene, das war super. Also ich bin, wie gesagt, er ist nicht der Beste. Er ist sehr vergessenswert, ja. Du kannst dich an die Memes, kannst du dich wunderbar dran erinnern. Aber ansonsten ist der Film einfach nur absolut vergessenswert. Ich glaube, das bekannteste Bild, was jeder im Kopf hat, wenn er an den Film denkt, ist, wie Tony diesen Donut liegt und ein Donut isst. Ja, das ist super. Ralph's Donut oder wo immer dem der Donutshop gehört hat, hat bestimmt danach einen Haufen Kohle gemacht, obwohl es bestimmt kein echter Donutshop war. Wie die Shawarma-Läden nach Avengers. Ja. Ich würde übrigens gern wissen, wie viele Leute zu anderen den Joke von Tony gebracht haben, wenn sie irgendwas am Auge hatten. Sei es Operation oder sonst irgendwie. Ich möchte das von vornherein gleich richtig machen. Gucke ich auf die Klappe oder gucke ich aufs Auge? Ah ja, stimmt, wieder mit Samuel Jackson. Wie gesagt, Fazit von mir, wenn ich ihn bewerten müsste, tatsächlich, und ich hätte 10 Punkte frei, wäre von mir so 5,5 von 10. Mit einem negativen Vorzeichen. So Mittelmaß, so absolutes Mittelmaß eigentlich. Ja, ich wäre noch ungefähr bei einer 6, glaube ich, weil ein paar der Jokes mich schon echt unterhalten haben. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich wäre bei einer soliden 4, weil wenn ich ihn dann angucke, dann finde ich ihn wenigstens, die Jokes zünden immer wieder neu, weil ich ihn danach wieder vergesse. Das ist das Gute bei solchen Filmen, die man auf der Stelle wieder vergisst. Denkst du, oh stimmt, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und nächstes Mal erlebst du die ganzen Szenen wie, gucke ich jetzt aufs Auge oder auf die Klappe neu und lachst wieder. Das stimmt, die einen freuen sich über die Jokes, dass sie zurückkommen und die anderen freuen sich über die Jokes, weil sie zum 100. Mal gesehen haben, aber wie zum ersten Mal darauf reagieren, weil sie den Film einfach vergessen haben. Oder ignoriert haben oder wirklich gelöscht haben. Gut. Dann danke ich, Freunde, dass ihr hier wart und mit mir über den besten Marvel von allen geredet habt. Kannst jederzeit du aufhören, wieder das zu sagen? Kommen wir endlich wieder ihn, zu guten Filmen. Du darfst ihn endlich aus deinem Gehirn löschen. Schon passiert. Und freut euch auf die nächste Ausgabe, wenn es endlich heißt Thor. Endlich kommen wir wieder zu den guten Filmen. Endlich wird's wieder gut. Yeah. Endlich wird's wieder gut. Oh, ich freue mich schon auf Thor. Freunde, macht's gut. Ich wünsche euch was und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.